Glück gehabt. Du musst entschuldigen, Schulmeister. Bitte. Wenn wir die Angelegenheit noch gütlich beilegen wollen, darf die Presse nichts erfahren. Kapiert? Klug. Äußerst klug. Keinen Unsinn zu schwatzen, Il. Einem Halunken wie dir würde man ja auch kein Wort glauben. Il. Was sind wir für Menschen? Die schändliche Milliarde brennt in unseren Herzen. Reißen Sie sich zusammen. Kämpfen Sie um Ihr Leben. Setzen Sie sich mit der Presse in Verbindung. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Sagen Sie mal, Sie haben Ihren ganzen Verstand verloren vor Angst? Ich sah ein, dass ich kein Recht mehr habe. Kein Recht? Gegenüber dieser verfluchten alten Dame, dieser Erzhure, die ihre Männer wechselt vor unseren Augen, schamlos, die unsere Seelen einsammelt. Ich bin schließlich schuld daran. Schuld? Ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Ein verschmierter, windiger Krämer. Was soll ich tun? Lehrer von Güllen. Den Unschuldigen spielen? Sie haben recht. Vollkommen. Sie sind schuld an allem. Dann will ich Ihnen mal etwas sagen, Alfred Ill. Etwas Grundsätzliches. Man wird sie töten. Ich weiß es von Anfang an. Und auch Sie wissen es schon lange. Auch wenn es in Güllen sonst niemand wahrhaben will. Die Versuchung ist zu groß. Und unsere Armut zu bitter. Auch ich werde mitmachen. Ich fühle, wie ich langsam zu einem Mörder werde. Mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Und weil ich dies weiß, bin ich ein Säufer geworden. Ich fürchte mich, Ill. So wie Sie sich gefürchtet haben. Noch eine Flasche, Steinheger. Eine Flasche, Steinheger. Schreiben Sie sie auf! Schreiben Sie auf, noch eine Flasche Steinheger. Ah. Ja. Ich hatte meine Chance endgültig verpasst. Den Wohlstand wollte ich aufhalten. Das erhoffte herrliche kugelrunde Glück, das nun... Prosit! Das nun ein riesiger Klumpen Gold über unsere Stadt hinrollte und jede Anständigkeit zermalmte. Wir wurden moralischer, tugendhafter. Während der alte Gemischtwarenkrämer in seinem Laden gespenstischerweise ruhiger, gefasster schien. Was ging in ihm vor?